Banken, Börsen und Industrie. Schon in vorchristlicher Zeit und in allen nichtchristlichen Ländern, soweit Kunde vorhanden, sind die Juden gehasst. Grund: das Leih- und Wuchergeschäft, die Ausbeutung des eingeborenen Volkes. Aus der Geldleihe ist der Kapitalismus geboren, so fasst Sombart seine Forschungsergebnisse zusammen. Die Geldleihe ist göttliches Gebot und Mittel zur Verwirklichung der weiteren göttlichen Verheißung: du wirst alle Völker fressen, die dein Herr dir geben wird. So kommt auch Sombart zu dem folgerichtigen Schluss, dass der Kapitalismus aus dem gleichen Geiste kommt wie der jüdische Glaube. Kapitalismus ist praktischer Mosaismus. Kapitalismus ist das Erfassen, Bewerten und Gestalten aller wirtschaftlichen Vorgänge aus bloß rechnerischen Gewinnrücksichten, in denen weder der sittliche Wert der Arbeit noch ihr Anrecht am Ertrage einen Platz hat. Kapitalismus ist unbegrenzter, nie befriedigter Erwerbsgeist, vielmehr Erwerbswahn. Er fördert und steigert die Unstetigkeit, Ruhelosigkeit, verbannt jeden Gemütswert, jede persönliche Beziehung aus dem Erwerbsleben, unterhöhlt alle Ordnungen, zerstört das sittliche und nationale Gefüge aller Völker, schafft Ausbeuter und Ausgebeutete. Mit diesem Geist des Kapitalismus tritt das Judentum in den westeuropäischen Kulturkreis, in Wirtschaftsordnungen, denen die schrankenlose Erwerbsidee fremd und zuwider war, fremd sein musste, weil sie nur gedeihen konnte, wo eine Minderheit die bestehenden Ordnungen auszunutzen entschlossen war. Diese Ordnungen, durch religiöse Bräuche verfestigt, banden die Einzelnen und ihr Streben an das Gemeinwohl als Voraussetzung des Gedeihens aller Schaffenden. Ordnung und Ordnungsfeindschaft stießen zusammen. Überall Auflehnung dagegen, Eingaben der Stände an die Stadtbehörden, der Städte an die Fürsten, vergebens. Der fremde Geist siegte über den Ordnungswillen der Wirtsvölker, siegte mit allen Mitteln, fast immer mit Hilfe der Fürsten. Schon im Mittelalter bedienten sie sich der Juden als Hofjuden, die alle Wünsche und Bedürfnisse zu befriedigen verstanden, als Steuerpächter, Schatzmeister und Geldleiher. Nach der Vertreibung aus Spanien und ihrem Einzug in Holland und so weiter nimmt dieser finanzielle Einfluss auf Fürsten und Regierungen zu, er macht sich unentbehrlich. Nicht unterdrückt waren die Juden, wie gefabelt wird, sondern vielfach bevorzugt und bevorrechtet, namentlich vom Kriegsdienst frei. Im 17. und 18. Jahrhundert dürfte kein deutscher Fürst ohne Hofjuden zu finden sein. In Preußen hatte Friedrich Wilhelm I. seinen Veit, Friedrich II. Seinen Ephraim, Itzig, Isaak. Innerhalb der vorgefundenen Wirtschaftsordnungen, die berufsständig gegliederte Bedarfswirtschaften waren, worin der einzelne Wirtschafter aufgrund des gerechten Preises sicheren Unterhalt hatte, fand die Erwerbsidee, die nur im freien Wettbewerb und in der Ausdehnung des Kreditleihwesens sich voll entfalten konnte, nicht den ausreichenden Wurzelboden. Sombart sagt, gegen diese festgefügte Ordnung rannten die Juden Sturm. Hausiererei, Warenaufdringen, Unterbieten, Schleudern, Hehlerei, Schundwaren, falsche Maße und Gewichte, Anreißerei, Marktschreierei, alle Minen wurden gelegt, um die festgefügten Volkswirtschaften zu sprengen. 1672 beschweren sich die brandenburgischen Stände, die Juden laufen auf den Dörfern und in den Städten herum, hausieren und drängen den Leuten ihre Waren auf. Derartige Beschwerden ertönen in allen Ländern. Der Warenhandel ist Vorstufe für das reine Geldgeschäft. Erst durch dieses lassen sich die Verheißungen verwirklichen, alle Völker zu bewuchern, zu fressen. Die hierfür zweckmäßigen Mittel sind die Mobilisierung aller Werte, der Forderungen und Verpflichtungen aus dem Wirtschaftsleben und Begründung des Wirtschafts- und Staatslebens auf Kredit. Es entfalten sich Banken und Börsen. Der Kredit, das heißt die Verschuldung, wird der Kern des Wirtschaftslebens. Das Leihverhältnis bedeutet Abhängigkeit, die Arbeit wird zum Diener des Leihkapitals. Die Schuldverschreibungen tritt ihren Raubzug und Siegeszug an. Sie ist jüdisch wie alle Mittel und Werkzeuge des Geldwesens